dann werden wir grün. Der Himmel wird sich öffnen, wir werden die Hölle sehen. Das Ende wird grausam sein, ein Sturm wird wehen. Das Ende wird grausam sein, die Welt wird untergehen. Dunkel, schwarzes Licht, Blitze, Donner, die Erde bebt. Mir wird's heiß, mein Schädel platzt. Es geht los, das böse Licht. Das Ende wird grausam sein, ein Sturm wird wehen. Das Ende wird grausam sein, die Welt wird untergehen. Das Ende wird grausam sein, die Welt wird untergehen.